das einzig wirklich Deutsche. In diese Leerstelle stechen in regelmäßigen Abständen Debatten über eine deutsche Leitkultur. Die Leitkulturdebatte ist mittlerweile ein eigenes politisches Genre narrativer Selbstfindung, das sich alle paar Jahre neu erfinden möchte, ironischerweise, indem es ausschließlich auf Altes und Bestehendes zurückgreift und nichts Neues zu berichten weiß. Zudem ist jede Neuauflage ein Kind ihrer Zeit und Spiegel der gesellschaftlichen Stimmung, in der sie entfacht wird. Die Leitkulturdebatte ist der James Bond unter den politischen Diskursen, so wie Bond-Filme routiniert wiederkehrende Reflexionen über männliche Verunsicherung in einer sich liberalisierenden Moderne sind, wirkt jede Leitkulturdebatte aus der Angst heraus, als Gesellschaft so austauschbar zu sein wie Agent 007. Die Fahndung nach den Merkmalen der eigenen In-Group veranschaulicht aber auch die soziale Sehnsucht, jenes zu bewahren und zu beschützen, was man selbst noch nicht definieren konnte. Die Suche nach der kulturellen Identität wird somit ihrerseits identitätsstiftend und damit bisweilen hoch emotional. Schon Kurt Tucholsky brachte das auf den Punkt. Nie geraten die Deutschen so außer sich, wie wenn sie zu sich selbst kommen wollen. Ironischerweise scheint das einzig wirklich typisch Deutsche die Frage zu sein, was denn wirklich typisch deutsch sei. Sobald irgendwo ein zu viel an Bürokratie, Ordnungsliebe oder Regeltreue entdeckt wird oder wenn sich wieder einmal jemand kleingeistig, humorlos oder einfach nur doof verhält, ist das Nationale plötzlich wichtig. Das Stigma typisch deutsch greift meist, wo jemand es gerne bunter, großzügiger, lockerer oder einfach nur anders hätte. Und diese desorientierte Selbstkasteiung wird damit selbst typisch deutsch. Vermutlich gelten wir in der Welt weiterhin als fleißige, pünktliche Bienchen, die etwas steif, aber berechenbar ihr Leben abarbeiten. Doch es hat sich auch einiges an unserem Image verändert. Deutsche gelten zwar oft noch als herrisch und humorarm, aber ihre funktionsbekleideten, viersprachigen Abgesandten zugleich als höfliche Touristen und ihre diplomatischen Politikerinnen als große Europäerinnen. Deutschland scheint zwar fast zu ordentlich, seine Hauptstadt Berlin aber als irre spannende Metropole der Kreativität. Auch wegen dieser Ambivalenzen hat die Frage nach dem typisch Deutschen immer wieder Konjunktur. Die einen wollen das vermeintlich Deutsche schützen und es deswegen erstmal engstirnig eingrenzen. Sie sagen, Deutsch ist das, was wir sind, alle anderen dürfen nicht mitspielen. Aber gleichzeitig kommen viele andere Menschen genau der Dinge wegen zu uns, die sie für typisch deutsch halten. Demokratie, Wohlstand, Toleranz, Angela Merkel, Frieden.